unterstreichen, ist der Ersatzteil schon auf dem Weg. Desto besser. Bei aller Euphorie über eine solche, von einem Regierungschef der DDR vor kurzem noch so undenkbar scheinende Konzeption, sei aber auch darauf verwiesen, dass diese von der großen Mehrheit der politischen Kräfte der DDR sicher gestützten Vorstellungen nicht nur positive Reaktionen hervorrufen dürften. Unüberhörbar sind die Stimmen besonders der Nachbarn von DDR und Bundesrepublik, die ein im Modrow- und Kohlschen Sinne erstarkendes Deutschland auch 45 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges mit Reserve, wenn nicht sogar mit Gefühlen der Beklommenheit beobachten. Aufgabe von Politikern beider Seiten wird es sein, auf dem Weg zur Einheit solche Ängste glaubhaft abzubauen. Und das ist, um mit Modrow zu sprechen, ein Punkt, der weit über den Tag hinausgeht. Ein Problem, auch wenn das abgedroschen klingen mag, von historischer Dimension. Das Konzept vom DDR-Ministerpräsident Modrow zur deutschen Einheit enthält, nach Auffassung der Bundesregierung, wesentliche Elemente des 10-Punkte-Plans von Bundeskanzler Kohl zur Überwindung der Spaltung Deutschlands. Trotzdem zeigen sich die Bonner Politiker skeptisch, weil sie vor allem eine Neutralisierung Deutschlands ablehnen. Aus Bonn ein Kommentar von Wolfgang Wiedemeyer. Diese Erklärung zur deutschen Einheit ist Ministerpräsident Hans Modrows letztes Gefecht auf seinem Posten als noch Ministerpräsident. Modrows Deutschlandplan ist der Versuch, die Zweistaatlichkeit zu retten und wenn auch das sich nicht bewerkstelligen lässt, wenigstens ein neutralisiertes Deutschland auf konföderativer Basis zu erreichen. Hans Modrow hat in der Reihe der Wendehälse in der DDR eine Meisterleistung in Kehrtwendung demonstriert, die allgemein überrascht hat. Dass dieser Deutschlandplan völlig unrealistisch ist, ändert nichts an seinem Aufmerksamkeitswert, der unbestritten ist. Modrows Konzept zur deutschen Einheit enthält wesentliche Elemente des 10-Punkte-Plans von Bundeskanzler Kohl. Aber die jüngste Entwicklung ist auch längst über Kohls Plan hinweggegangen. Im Kanzleramt wird bereits über eine Ergänzung der 10 Punkte nachgedacht. Dem ursprünglichen Plan müssen neue Punkte zugefügt werden, die im Lichte der neuesten Erkenntnisse eine Fortschreibung der internationalen Komponenten der Einheitsbestrebungen sowie der Rücksichtnahme auf die Sicherheitsinteressen unserer Nachbarn in Ost und West bringen. An Modrows Deutschlandplan ist nur gut, dass er endlich die Wünsche der DDR-Bevölkerung nach einem einigen deutschen Vaterland in sein Kalkül einbezieht. Seine Vorstellungen, dass beide deutschen Staaten sich bereits im Stadium der Konföderation Schritt für Schritt von ihren Bündnisverpflichtungen gegenüber dritten Ländern lösen sollten, um den Status militärischer Neutralität zu erlangen, ist absolut unrealistisch. Die Lösung aus den Bündnisverpflichtungen kann nicht am Anfang, sondern könnte bestenfalls am Ende stehen. Im Übrigen übersieht Modrow offenkundig, dass Moskau in der NATO trotz oder gerade wegen des Zerbröselns des Warschauer Paktes den europäischen Stabilisierungsfaktor schätzt, allerdings unter politischer und nicht mehr unter militärischer Struktur. Ohne Frage hat Modrows Deutschlandplan für die SED und die ihr noch verbliebenen Sympathisanten die Attraktion eines Kompromisses zwischen der Einheit um jeden Preis und einer konditionierten Annäherung zweier deutscher Staaten. Die Zweistaatlichkeit ist aber nicht das, was die Menschen drüben wollen. Ein Pferdefuß ist auch die Zeitdauer des von Modrow in Aussicht genommenen Prozesses. Die DDR-Bevölkerung will nicht mehr so lange auf die Einheit warten und sie auch bedingungsloser erreichen, als Modrow in Aussicht stellt. Jedenfalls ist das die übereinstimmende Meinung aller Beobachter der realen Äußerungen auf den Straßen und Plätzen der DDR. Genaue Resultate der Meinungsforschung gibt es ja nicht. Sehr wahrscheinlich gilt für Modrow genau das, was Gorbatschow im Oktober letzten Jahres Erich Honecker ins Stammbuch schrieb. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Es ist notwendig, dass sich diese Prozesse der Abrüstung in einem kontrollierten Verfahren abspielen. Die USA unterwerfen ihre Abzugsabsichten den Wiener Verhandlungen, die Sowjetunion aber verhandelt bilateral mit den Staaten des eigenen Bündnissystems. Dass sich gerade in der Abrüstungspolitik noch gegenseitiges Vertrauen aufbauen muss, das beispielsweise durch die gegenseitige Überprüfbarkeit von Abrüstungsmaßnahmen manifestieren könnte, ist diese, in Blockkategorien gesprochen, einseitige Abrüstung nicht korrekt, weil nicht überprüfbar. Von den ursprünglich geplanten Themen habe ich zwei allerdings, eine Bilanz des außerordentlichen FDGB-Kongresses und eine Reportage aus einer mecklenburgischen Grenzstadt aus der Sendung verbannen müssen. Die jüngste, man kann sagen, spektakuläre Wende in der Ostberliner Deutschlandpolitik hat ein neues Schwerpunktthema beschert. Die heute Nachmittag von DDR-Ministerpräsident Hans Modrow der Öffentlichkeit vorgelegte Konzeption eines Weges zur deutschen Einheit. Dazu hören Sie zunächst eine Dokumentation und danach im Interview mit Dorothee Wilms, der Bundesministerin für innerdeutsche Beziehungen, eine erste politische Einschätzung. Anschließend folgen zwei Beiträge zu anderen Themen, die Titel »Der tiefe Sturz, die alte Prominenz unter Anklage« und »Hans-Wilhelm Ebeling im Gespräch, der Vorsitzende der Deutschen Sozialen Union zur Situation seiner Partei vor den Volkskammerwahlen«. Vielleicht markiert der heutige Tag in der Geschichte der deutschen Nation die Zäsur, von der an das Ende der deutschen Teilung seinen Anfang nahm. Hans Modrows Konzeption, wie er sich die Vereinigung der beiden Staaten Deutschlands denkt. Eine Dokumentation von Michael Groth. Es war schon eine Sensation, als der amtierende Ministerpräsident der DDR heute Mittag gleich dreimal für, so wörtlich, Deutschland einig Vaterland plädierte. Deutschland soll wieder einig Vaterland aller Bürger deutscher Nation werden, damit von ihm nie mehr Gefahr für Leben und Gut seiner Nachbarn ausgeht, sind Verantwortungsbewusstsein, Behutsamkeit und Verständnis für das Machbare und für Europa Ertragbare erforderlich. Die deutsch-deutschen Beziehungen müssen, so wiederholte Modrow unermüdlich, fest in die gesamteuropäische Entwicklung eingebunden sein. Wer genau hinhörte, vernahm hier die gleichsam eingebaute Bremse. Ist es geboten, dem verständlichen Drängen großer Teile der Bevölkerung in beiden Staaten ein Richtmaß zu geben, das eine friedliche Entwicklung ermöglicht und einen vernünftigen Zeithorizont für die Vereinigung der beiden deutschen Staaten erkennen lässt. Dieser Zeithorizont bestimmt sich durch das Bewältigen der notwendigen Schritte. Die DDR unterbreitete in der Vergangenheit mehrfach konkrete Vorschläge zur Wiederherstellung der Einheit Deutschlands. Diese Vorschläge, darunter der Plan zur Schaffung einer deutschen Konföderation, fanden damals jedoch nicht den gebührenden Widerhall. Dass Modrow heute an Ulbrichts Konföderationsplan und die Stalin-Note erinnerte, das macht sein Einheitskonzept nicht gerade glaubwürdiger. Und dass er die Lösung beider Staaten in Deutschland von ihren Bündnispflichten sowie militärische Neutralität schon als einen der ersten Schritte einer Konföderation fordert, das wird ihm unter den Westalliierten, die in dieser Sache ja auch mitsprechen, kein Lob eintragen. Warum, so ist zu fragen, denn Neutralität zwischen den Blöcken, wenn sich der auch von Modrow zitierte KSZE-Prozess im Erfolgsfall ohnehin auf die Überwindung der Allianzen zubewegt. Hier scheint die Warnung vor zu großer Eile, von der Modrow so viel spricht, vergessen. Es ist die Stunde gekommen, einen Schlussstrich unter den Zweiten Weltkrieg zu ziehen, einen deutschen Friedensvertrag abzuschließen. Durch ihn würden alle Probleme geregelt, die mit der Aggression Hitler-Deutschlands und dem Scheitern des Dritten Reiches verbunden sind. Eine endgültige Lösung der deutschen Frage kann nur in freier Selbstbestimmung der Deutschen in beiden Staaten erreicht werden, in Zusammenarbeit mit den vier Mächten und unter Berücksichtigung der Interessen aller europäischen Staaten. Anschließend präzisierte Modrow sein Konzept. In diesem Sinne schlage ich einen verantwortungsbewussten nationalen Dialog vor. Sein Ziel sollte es sein, konkrete Schritte zu bestimmen, die zu einem einheitlichen Deutschland führen, das ein neuer Faktor der Stabilität, des Vertrauens, des Friedens in Europa zu werden bestimmt ist. Die Vertreter der DDR und der BRD könnten mit einem solchen Dialog und in gleichberechtigten Verhandlungen bestmögliche Antworten auf die Frage nach der Zukunft der deutschen Nation finden. Die Schritte auf dem Weg zur deutschen Einheit könnten sein: Abschluss eines Vertrages über Zusammenarbeit und gute Nachbarschaft als eine Vertragsgemeinschaft, die bereits wesentliche konföderative Elemente enthalten sollte, wie Wirtschafts-, Währungs- und Verkehrsunion sowie Rechtsangleichung. Bildung einer Konföderation von DDR und BRD mit gemeinsamen Organen und Institutionen, wie zum Beispiel Parlamentarischer Ausschuss, Länderkammer, gemeinsame Exekutivorgane für bestimmte Bereiche. Übertragung von Souveränitätsrechten beider Staaten an Machtorgane der Konföderation. Bildung eines einheitlichen deutschen Staates in Form einer deutschen Föderation oder eines deutschen Bundes durch Wahlen in beiden Teilen der Konföderation, Zusammentreten eines einheitlichen Parlaments, das eine einheitliche Verfassung und eine einheitliche Regierung mit Sitz in Berlin beschließt. Vor diesem letzten Ziel müssen nach dem Plan Hans Modrows folgende Voraussetzungen erfüllt sein. Jeder der beiden deutschen Staaten trägt dafür Sorge, die Schritte zur Einheit Deutschlands mit seinen Verpflichtungen gegenüber anderen Ländern und Ländergruppen sowie mit notwendigen Reformen und Veränderungen in Übereinstimmung zu bringen. Hierzu gehört der Übergang der DDR zur Länderstruktur, Wahrung von Stabilität, Recht und Gesetz im Inneren gehören ebenso zu den unabdingbaren Voraussetzungen wie die strikte Erfüllung früher abgeschlossener Verträge zwischen der DDR und der BRD, die unter anderem vorsehen, sich gegenseitig nicht in die inneren Angelegenheiten einzumischen. Auch letzteres bekannte Töne. Schließlich ging Modrow noch einmal ausführlich auf den bündnis- und militärpolitischen Aspekt ein. Wahrung der Interessen und Rechte der vier Mächte sowie der Interessen aller Völker Europas an Frieden, Souveränität und sichere Grenzen. Die vier Mächte sollten ihre Absicht erklären, nach Bildung eines einheitlichen deutschen Staates alle aus dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegsperiode entstandenen Fragen abschließend zu regeln, einschließlich der Anwesenheit ausländischer Truppen auf deutschem Boden und der Zugehörigkeit zu Militärbündnissen. Militärische Neutralität von DDR und BRD auf dem Weg zur Föderation. Im Frage- und Antwortspiel mit Journalisten, dem sich Modrow nach der Vorstellung seines Konzeptes stellte, nahm der Ministerpräsident noch einmal zur Frage der Neutralität Stellung. Das Problem der Neutralität, glaube ich, ist das, was die europäischen Völker gerade in dieser Zeit bei einem solchen Konzept erwarten, weil ich nicht davon ausgehe, dass es im Interesse Europas liegt, wenn Erklärungen abgegeben werden, dass man diesen Prozess, der mit dem allmählichen Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten verbunden ist, sich eine mächtig starke NATO verbinden sollte. Es liegt im Interesse der europäischen Situation und der Völker, dass genau der umgekehrte Weg, nämlich der Eintritt, der Abrüstung fördert und unterstützt, der dazu beiträgt, lang diskutierte und angebotene Überlegungen, die Blöcke abzubauen und nicht zu stärken, darin eingebunden ist. Ministerpräsident Modrow sah heute eine Chance, in die Geschichtsbücher nicht nur als Nachlassverwalter des korrupten SED-Regimes einzugehen, sondern als Präzeptor eines historischen Prozesses. Dieser Prozess der Vereinigung der Deutschen vollzieht sich auf der Grundlage von Vereinbarungen zwischen den Parlamenten und Regierungen der DDR und der BRD. Alle Seiten bekunden ihren Willen zu demokratischen und gewaltlosen Formen der politischen Auseinandersetzung und schaffen dazu notwendige Garantien, einschließlich Volksbefragungen. Diese Konzeption bekennt sich zu den demokratischen, patriotischen, fortschrittlichen Ideen und Bewegungen für die Einheit der deutschen Nation aus gemeinsamer Geschichte und jüngster Vergangenheit. Dann in der anschließenden Pressekonferenz noch einmal der Hinweis auf die europäische Dimension. Ich habe deutlich gesagt, dass es sich hier um einen Prozess handelt, der nicht alleine Angelegenheit der beiden deutschen Staaten ist, sondern ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass es sich hier um einen Prozess handelt, der eingebunden sein wird und eingebunden sein muss in einen gesamteuropäischen Prozess. Und es ist klar und verständlich, dass damit Schritt und Augenmaß verbunden sein muss und dass es heute hier nicht darum geht, einen Zeitplan darzulegen, sondern es geht darum, ein inhaltliches Konzept zur Diskussion zu stellen, das keinesfalls alleine eine Diskussion und ein Dialog im Rahmen nationaler Debatten sein wird. Modrows Konzept ähnelt in vielen Fragen dem 10-Punkte-Plan Helmut Kohls. In einigen übertrifft es ihn. Abgesprochen war, so Modrow, jedoch nichts. Der Kanzler hat seine Erklärung mit den 10 Punkten nicht mit mir abgestimmt und hat sie in die Öffentlichkeit getragen. Er kann also nicht erwarten, dass ich Überlegungen und Ideen, die ich habe, vorher dem Kanzler zur Verfügung stelle, sondern es ist selbstverständlich, dass es meine Ideen, dass es meine Überlegungen sind, die ich aus meiner Verantwortung in die Öffentlichkeit trage. Wenn nicht mit Kohl, so wurde doch deutlich, mit wem Modrow sich besprochen hat. Es ist natürlich keine unmittelbare Abstimmung erfolgt. Aber wenn man die Stellungnahme Michail Sergejewitsch Gorbatschows gehört hat, dann glaube ich, kann man entnehmen, dass darüber gesprochen worden ist. Und wenn hier nochmal die Frage nach dem Gespräch mit Michail Sergejewitsch Gorbatschow war, dann haben wir in einer Frage vor allem auch Übereinstimmung gehabt. Wir leben heute in einer Zeit, wo Politiker über Fragen nachzudenken haben, die über ihre unmittelbare Zeit hinausgehen. Wir leben in einer Zeit, wo ein Anspruch auf geschichtliche Bedeutsamkeit besteht. Und ich meine, es geht hier nicht um irgendein Etikett, es geht hier nicht um irgendeine Wahltaktik, es geht hier um ein Problem, das für die europäische Geschichte, für auch besonders unsere Nation von grundlegender, fundamentaler Bedeutung ist. Im Studio des Bayerischen Rundfunks in Nürnberg begrüße ich Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Guten Abend. Guten Abend. Horst Imke von der SPD-Opposition nennt die Bedingungen des Modrow-Plans unrealistisch. Der Bundeskanzler spricht auch von erstaunlichen Einsichten. Wie ist Ihre Bewertung des Konzepts Deutschland einig Vaterland? Nun, Herr Modrow hat sich dem angeschlossen, was die Menschen in der DDR wollen, was die Menschen bei uns wollen. Das heißt, er schließt auf zu dem, was das deutsche Volk will, nämlich sich in einem Staat vereinen. Ob die Stufen, die er vorschlägt, für die Vereinigung der beiden deutschen Staaten von den Bürgern in der DDR akzeptiert werden, das wird sich zeigen bei den Wahlen am 18. Dezember. Und dann werden wir ja eine frei gewählte Regierung haben, mit der dann über den Weg zur deutschen Einheit verhandelt und entschieden werden kann. Da werden die beiden deutschen Regierungen gleichberechtigt am Tisch sitzen. Und ich habe keinen Zweifel, dass eine demokratisch gewählte Regierung wie wir erfolgsorientiert verhandeln wird. Und wir müssen gleichzeitig alles tun, damit sich die Lebensverhältnisse in der DDR verbessern. Eine Wirtschafts- und Währungsunion ist dringlich. Die Deutschen dort haben Anspruch darauf, dass sie für gute Arbeit gutes Geld bekommen, wie wir hier auch. Wir müssen helfen bei der Modernisierung der medizinischen Versorgung. Es sind dort sehr schlimme Zustände in den Krankenhäusern. Das heißt, es kann praktisch heute schon sehr viel begonnen werden, was wir dann mit einer demokratisch gewählten Regierung fortsetzen, mit der wir uns auch über den Weg zur staatlichen Einheit verständigen werden. Herr Minister, nun ist ja der Begriff Neutralität, wie ihn Modrow fordert, der strittige, der springende Punkt. Sie passen nicht in eine gesamteuropäische Logik. Schließt eigentlich die Mitgliedschaft eines Staates in einer Verteidigungsgemeinschaft grundsätzlich Neutralität aus? Ich denke, dass die Stellungnahmen, die aus der Bundesrepublik gekommen sind, eigentlich ganz darin übereinstimmen. Wir wollen eine europäische Friedensordnung, in der die Deutschen ihren Platz haben, wie jedes andere Volk auch, in einem Staat. Und dazu gehört vor allen Dingen, dass wir entschlossene Abrüstungsschritte unternehmen. Die beiden deutschen Staaten müssen zu den Motoren der Abrüstung werden. Wenn es gelungen ist, die Mauer aus Steinen zu beseitigen, dann muss auch die Mauer aus Raketen und Granaten beseitigt werden können. Das ist jetzt die dringliche Aufgabe und damit wird auch der Weg frei für übergreifende Sicherheitsstrukturen, in denen dann auch die beiden Bündnisse aufgehen können. Aber ein deutscher Sonderplatz, sozusagen ein Sonderweg, das würde die Abrüstung eher erschweren. Es sitzen ja in Wien die beiden Bündnisse am Tisch, verhandeln erfolgreich. Wir werden in diesem Jahr das erste Abrüstungsabkommen unterzeichnen. Das nächste wird folgen und dringlich ist, dass es in diesem Jahr auch noch eine KSZE-Gipfelkonferenz gibt, wo wir über das Schicksal Europas entscheiden. Und in die Beratungen dieser Gipfelkonferenz müssen die beiden deutschen Staaten schon ihre Vorstellungen von dem künftigen Platz der Deutschen einbringen und ihrem Weg zur Einheit. Also nicht der Weg des Neutralismus. Das ist ein Gedanke aus der Vergangenheit, der noch einmal belebt worden ist. Wir denken nach vorn in gesamteuropäischen Strukturen mit dem Ziel der europäischen Friedensordnung, wie das vom Westen schon seit Jahren vorgeschlagen wird. Wie geht's denn jetzt weiter? Wird das Modrow-Konzept auch bei künftigen Beratungen der verbündeten Westmächte oder NATO-Gremien in Brüssel jetzt eine Rolle spielen? Ich glaube, das hängt zunächst davon ab, ob die am 18. März zu wählende Regierung sich dieses Konzept zu eigen macht oder was sie sich davon zu eigen macht. Und darüber wird dann zwischen den beiden deutschen Staaten zu verhandeln sein. Da bin ich ganz optimistisch über die Einigung. Was wir heute mit der Regierung Modrow zu verhandeln haben, ist die praktische und unmittelbare Hilfe. Denn wir sind ja interessiert, dass diese Hilfe schnell greift, dass sie schnell wirksam wird, damit sich nicht noch mehr Deutsche aus der DDR entschließen, die DDR zu verlassen. Menschen, die dort dringlich gebraucht werden. Jetzt muss sich nationale Solidarität erweisen, auch in unserer Bereitschaft, große Leistungen zu erbringen. Es wird die deutsche Einheit, das sage ich in aller Offenheit, nicht zum Nulltarif geben, sondern in einer großen nationalen Kraftanstrengung wird es notwendig sein, dass wir dort helfen. Ich habe die Felder der Wirtschafts- und Währungsunion schon bezeichnet, der Hilfe für die medizinische Versorgung. Im kommunalen Bereich muss geholfen werden beim Umweltschutz, bei der Infrastruktur. Es ist sehr, sehr viel zu tun, um den Menschen in der DDR den Nachholbedarf zu erfüllen, den sie haben. Sie haben ja wie wir Jahrzehnte gearbeitet, aber sie haben durch ihre Arbeit nicht das erreichen können, was eigentlich ihre Leistung verdient hätte. Und hier muss ich jetzt zeigen, wir Deutschen sind ein Volk. Und hier wird es ganz wichtig sein, dass wir auch erkennen, dass das Sozialversicherungssystem in der DDR höchst mangelhaft ist, keine Vorsorge für Arbeitslosigkeit. Auch hier ist eine nationale Anstrengung erforderlich. Die Schlagzeilen des heutigen Tages, die auch diese Tagesthemensendung bestimmen, werden sich einmal in den Geschichtsbüchern wiederfinden. Bis heute Mittag dachten wir noch, der Abrüstungsvorschlag von Präsident Bush sei die Meldung des Tages. Doch dann ging Hans Modrow vor die Presse und legte sein Bekenntnis zur deutschen Einheit ab. Und mit diesem Bekenntnis, das von den Menschen in Ostberlin bejubelt wurde, war klar, dass nun auch die Sowjetunion den Wunsch der Deutschen nach Einheit akzeptiert. Vor ein paar Tagen hatte Gorbatschow noch erklärt, über die Einheit der Deutschen werde nicht auf der Straße entschieden. Nun hat er erkannt, dass sich die Einheit der Deutschen aber auch nicht durch taktische Finessen an irgendwelchen Verhandlungstischen verhindern lässt. Eine Bedingung freilich hat Gorbatschow durch seinen Gefolgsmann Modrow verkünden lassen. Beide deutsche Staaten sollten schon vor der Wiedervereinigung militärisch neutral sein. Man fragt sich heute, was ist das eigentlich, militärische Neutralität. Denn Bush will allein aus der Bundesrepublik Zehntausende von Soldaten abziehen. Das war auch die Meldung des Tages. Und die Sowjetunion wird das Gleiche in der DDR tun. Schon melden sich andere NATO-Politiker und wollen es den Amerikanern gleich tun. Und auch Regierungen von Staaten des Warschauer Pakts fordern mit Nachdruck den Abzug sowjetischer Truppen. Wenn es keine Feindschaft mehr gibt zwischen Ost und West, wenn Volksarmeesoldaten sich bei der Bundeswehr bewerben, wie das in diesen Tagen geschehen ist, dann braucht es wohl auch bald keine Bündnisse mehr. Militärbündnisse setzen Gegner voraus. Wenn es keine Gegner mehr gibt, neutralisieren sich NATO und Warschauer Pakt von selbst. Da mögen einige, die nicht so schnell und so konsequent denken, wie die Geschichte heute handelt, noch pflichtgemäß ihre Vorbehalte gegen die Neutralität anmelden und den Verbleib in der NATO fordern. Aber wenn es keine NATO mehr gibt, wenn kein Bedarf mehr dafür besteht, dann kann man da auch nicht mehr Mitglied sein. Ich glaube, Manfred Wörner und seine Kollegen vom Warschauer Pakt richten sich innerlich doch schon darauf ein, Nachlassverwalter von Bündnissystemen zu sein, die von Tag zu Tag überflüssiger werden. Wenn sie überflüssig sind, dann haben wir die europäische Friedenslösung. Es gibt dafür keinen Zeitplan. Und auch Modrow war klug genug, für seinen Einheitsplan kein Zeitraster vorzugeben. Denn wer sich heute Termine setzt, der wird von den Ereignissen sowieso überrollt. Das wird mit der Einheit Deutschlands ebenso sein wie mit der Auflösung der Militärsysteme. Ein Problem wird uns freilich noch das ganze Jahrzehnt beschäftigen. Es ist die geordnete Unterbringung von Militärs in zivilen Berufen. Und das ist eine schöne Aufgabe. Das hörte man bislang vornehmlich bei Demonstrationen in der DDR. In Rostock gab es gestern wieder die Donnerstagsdemonstration, dabei auch eine Menschenkette um das Rostocker Rathaus. Mehrere tausend Bürger forderten den Rücktritt des dortigen Stadtrats. In Rostock jetzt unser Korrespondent Henning von Löwies. Sie haben sich ein bisschen umgehört gestern Abend, vor allem was die Reaktionen auf den Modrow-Plan angeht. Ja, Herr Thiem, die Sache mit dem Modrow-Plan hatte sich noch nicht so recht herumgesprochen bei den Teilnehmern der Demonstration gestern Abend. Die Tendenz geht eindeutig in die Richtung Deutschland, einig Vaterland, ja. Hans Modrow, jein. Viele vertrauen Modrow einfach nicht, weil ihm der SED-Geruch anhaftet. Hier ein paar Stimmen aus Rostock. Das finde ich sehr gut, aber ich glaube, erst musste der Segen aus Moskau dafür geholt werden. Ja, und entmilitarisiertes Deutschland? Aber natürlich. Sind dafür? Natürlich, selbstverständlich. Was anderes gibt es gar nicht. Vertrauen Sie Hans Modrow? Nein, SED nicht. SED überhaupt nicht. Alles, was SED ist. SPD ist schon ganz richtig hier, ne? SPD, also die, ja. Das wollen wir auch, was die wollen. Ne? Ich meine, Modrow hat ja jetzt einen Stufenplan für die deutsche Einheit vorgelegt. Ja, du weißt ja nicht. Ja klar, finden wir gut. Das ist das Gleiche, was vorher schon der Herr Kohl gesagt hat. Ne? Und wenn das so an dem ist, dass er auch alles so, wie er es sagt, wahr dran ist, dann kann man ja dazu stehen. Bloß, ich kann nicht so reden, wenn ich noch an so einer Partei gebunden bin. Ist die Übersicht. Die Bundesregierung will über konkrete Fragen des Weges zur deutschen Einheit erst mit einer frei gewählten Regierung der DDR reden. Die Sozialdemokraten in Bonn haben die Bundesregierung aufgefordert, mit der DDR umgehend über eine Währungsreform zu verhandeln. Der südafrikanische Staatspräsident de Klerk will den afrikanischen Nationalkongress und die KP wieder zulassen. Die Meldungen im Einzelnen. Die Bundesregierung will über konkrete Fragen des Weges zur deutschen Einheit erst mit einer frei gewählten Regierung der DDR reden. Das unterstrich Regierungssprecher Vogel heute in Bonn. Er sagte, nach dem Eindruck der Bundesregierung habe Modrow mit seinem Konzept auch einen Beitrag dafür leisten wollen, den Ausreisestrom aus der DDR zu verringern. Der Plan werde bei dem für morgen vorgesehenen Treffen Kohls mit Modrow am Rande der Weltwirtschaftskonferenz im schweizerischen Davos schon aus Zeitgründen keinerlei Rolle spielen. Vogel fügte hinzu, auch bei dem Besuch Modrows in Bonn am 13. und 14. Februar werde das Thema nicht im Vordergrund stehen. Der Bundesregierung gehe es dann vor allem um eine Zwischenbilanz der deutschlandpolitischen Entwicklungen seit der Begegnung im Dezember in Dresden. Kohl wird am kommenden Montag erneut mit dem Vorsitzenden jener Parteien und Gruppierungen in der DDR zusammentreffen, die sich zu einem Wahlbündnis der bürgerlichen Kräfte zusammenschließen wollen. Am Wochenende wollen die Führungen der DDR-CDU sowie des Demokratischen Aufbruchs und der Deutschen Forumspartei das Ergebnis ihrer Beratungen mit Kohl von gestern Abend in West-Berlin erörtern. Soll, damals war er ja Leiter der dortigen Bezirkseinsatzleitung für das brutale Vorgehen von DDR-Sicherheitskräften am 4. und 5. Oktober des letzten Jahres gegen Demonstranten in Dresden mitverantwortlich sein. Zumindest soll der Einsatz mit ihm abgestimmt worden sein. Das geht hervor aus einem Amateurmitschnitt des damaligen Funkverkehrs und der wurde dem ersten Konzertmeister der Staatskapelle Dresden, Peter Glatte, zugespielt. Mit Peter Glatte unterhielt sich unser Dresdner Korrespondent Harald Kleinschmidt. Peter Glatte, Sie haben gestern auf einer Veranstaltung im Dresdner Kulturpalast brisantes Material vorgelegt. Worum handelt es sich? Es handelt sich um den Mitschnitt des Funkverkehrs der Polizeieinsatzwagen. Und ich lese Ihnen vielleicht mal diese Passage vor, die vielleicht ein bisschen brisant ist. Festsetzungen werden durch Zuführungsfahrzeuge in Kurze übernommen. Arbeiten zur Einheit. Wir handeln im Zusammenwirken. Zur Liquidierung übergehen. Festnahmen durchführen. Dann aufspalten. Handlungen jetzt fortsetzen. Abgestimmt mit Genossen Modrow. Empfang, Ende. Wir haben das, was Sie eben vorgelesen haben, auch im Originalton, allerdings in miserabler Qualität. Das ist bei dem Mitschnitt eines Funksprechverkehrs nicht anders zu erwarten. Als Dokumentation führen wir das trotzdem mal vor. Peter Glatte, von wem wurde dieser Funksprechverkehr aufgenommen? Sicherlich von einem Amateur und es wurde mir zugesichert, dass es sich um keine Fälschung handelt. Halten Sie die Personen, die Ihnen dieses Material zugespielt haben, für glaubwürdig? Absolut glaubwürdig. Wer sollte sich auch die Mühe machen, ein solches Zeitdokument zu fälschen und mit welcher Absicht? Wann wurde dieser Mitschnitt des Polizeifunksprechverkehrs gemacht? Mit Sicherheit in den ersten Oktobertagen des vergangenen Jahres. Nachdem die Gleisbesetzung stattgefunden hatte, eskalierte ja die Situation. Es solidarisierten sich die Menschen, die keine Absicht hatten, dieses Land zu verlassen, mit denen, die ausreisewillig waren. Und es kam zu ersten Demonstrationen, die wurden gewaltsam aufgelöst. Und um die Befehle zur Auflösung einer solchen Demonstration handelt es sich ja offenbar. Ja, es macht deutlich die Verfilzung. SED, Staatssicherheit, Volkspolizei. Denn keine dieser Organisationen handelte getrennt voneinander. Peter Glatte, was glauben Sie denn, dass die Veröffentlichung dieses Dokuments für Folgen für Hans Modrow haben könnte? Ich weiß nicht, ob es moralische Folgen haben wird. Ich denke nur, dass es möglich gewesen wäre, in dieser Zeit sich als Protagonist zu bewähren und zwar anders zu handeln, als man in der DDR handelte. Es wäre durchaus denkbar gewesen, den Dialog vom ersten Tage anzuführen, der von den Künstlern hier in Dresden ja gefordert wurde. Und ich denke mir, er hätte aktiv sein können und nicht reagieren, nicht auf den Druck der Straße reagieren. Er hätte deutlich machen können, dass er wirklich der ist, der heute erscheint. Und ich finde, es wird eine Aufarbeitung bedürfen, um diese Frage zu klären. Stichwort Aufarbeitung. Es gibt ja in Dresden einen Untersuchungsausschuss, der sich mit den Vorgängen in der Zeit vom 3. bis zum 10. Oktober befasst hat. Mit Blick auf die politische Gewalt in Dresden heißt es in diesem Bericht, trüge die damalige Bezirkseinsatzleitung unter Hans Modrow eine besondere Verantwortung. Dies scheint mir eine indirekte Bestätigung der Authentizität dieses Tonbanddokuments zu sein. Ich denke auch nun direkt Eduard Neumeier. Moskaus protokollarische Welt war, wie Sie sagten, zur Begrüßung des Vorsitzenden der SED-PDS Gregor Grisi ein bisschen durcheinander. Ob gewollt oder als Zeichen einer allgemeinen Lugheit, das mag man der Fantasie überlassen. Aber die Parteizeitung Pravda brachte nicht einmal eine Begrüßungsnotiz, was sie sehr wohl bei Ministerpräsident Modrow getan hatte. Die Regierungsseite Isvestia druckte allerdings bereits gestern ein Interview mit Gysi ab und die Zeitung der konservativen Kommunisten Sowjetskaya Rasija stellte Gysi in einem epischen Porträt und durchaus freundlich vor. Gysi selber beendete heute Abend seine eintägige Visite in Moskau mit einer Pressekonferenz. Wenn er sich seinen Moskauer Gesprächspartnern in der Partei, vor allem natürlich Parteichef Gorbatschow, ebenso bescheiden, freundlich und gelehrsam darstellte, dann hat er sicherlich keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Und die mit ihm getroffenen Absprachen sind ja auch etwas, was noch Bestand haben kann, wenn die SED oder, wie auch Hans Modrow meinte, eine sich völlig verändernde und ihren Namen ablegende neue kommunistische Partei in der DDR gar nicht mehr herrscht und die die vielleicht undankbare Rolle einer gesamtdeutschen KP übernehmen muss. Jedenfalls ist laut Gysi der seit 1985 andauernde Abbau der Beziehungen zwischen der noch SED und der KPDSU beendet. Erfahrungen, Delegationen, Studenten sollen wieder ausgetauscht, überhaupt die Beziehungen innig gepflegt werden. Gysi war Wehmut anzumerken, als er beklagte, dass sein Vorgänger in der Partei und die SED im Ganzen nicht von Anfang an auf die sowjetischen Genossen geachtet hätten. Er hat nicht gesagt, dass dann alles anders gekommen und seine Partei wie die KPDSU noch die ganze Macht in den Händen hätte. Nein, ausdrücklich fügte er hinzu, dass sich die deutsche Frage dann wohl auch gestellt hätte. Ausdrücklich bekannte er sich auch zum inhaltlichen Konzept seines Parteifreundes Modrow, aber er konnte sich den leichten Schlenker nicht verkneifen, dass dies nicht für die Überschrift über Modrows Stufenplan hin zur deutschen Einheit gelte. Gysi, der noch vor wenigen Wochen nicht hatte erkennen wollen, was die Einheit auf die Tagesordnung bringe, sagte nun, die Frage der Lösung der deutschen Frage rückt auf die Tagesordnung. Das ist einfach so. So einfach ist das, wobei Gysi sich Sorgen anmerken lässt, die Deutschen im Osten wie im Westen könnten eher Opfer der Entwicklung werden, als sie zu steuern. Er zitierte, ohne ihn beim Namen zu nennen, Bundespräsident Richard von Weizsäcker mit dem Wort zusammenwachsen statt zusammenwuchern. Er will auch gesichert sehen, dass das Gute der DDR in die künftige Einheit hinübergerettet werde. Was das Gute sei, beantwortete er mit der kulturellen Identität der DDR, mit der Solidargemeinschaft der Menschen, mit dem besonders gewachsenen Verhältnis zwischen Betrieben und Wohnsiedlungen und mit der sozialen Sicherheit. Es gelte, den Menschen in der DDR das Gefühl zu nehmen, dass sie 40 Jahre lang nichts geleistet hätten. Freilich, sie haben wohl mehr das Gefühl, dass sie um den Lohn ihrer Arbeit betrogen wurden. Recht differenziert äußerte er sich zu Tendenzen des Rechtsradikalismus. Wenn Bevölkerungsteile stark verunsichert seien und sie sich politisch nicht repräsentiert sehen, dann radikalisierten sie sich, meinte Gysi. Er wies auch auf Versäumnisse im Bildungswesen hin, wo es psychologische und soziologische Unterlassungen gegeben habe. Gorbatschow wurde von Gysi in die DDR eingeladen. Die Erwartung, der komme noch vor den Wahlen am 18. März, die dämpfte Gysi behutsam. Schutzpatron der SED will der sowjetische Michail nicht sein. Dankeschön, das war Eduard Neumeier direkt aus Moskau. Meine Damen und Herren, als DDR-Ministerpräsident Modrow gestern seinen Deutschlandplan vorstellte, da war dessen Inhalt für die Herren in Moskau sicher keine Überraschung. Schließlich war Modrow am Dienstag im Kreml bei Gorbatschow gewesen und hatte sich mit ihm abgestimmt. Dennoch durfte man auf detailliertere Erläuterungen sowjetischer Stellen gespannt sein, beispielsweise zur Frage der Neutralität und deren Interpretation. Der stellvertretende Sprecher des sowjetischen Außenministeriums nahm heute in Ostberlin zum Modrow-Plan Stellung. Wolfgang Hauptmann berichtet. Vorschnelle Reaktionen auf den von DDR-Ministerpräsident Modrow vorgelegten Plan für die Einheit Deutschlands hält Juri Gremitzkich für sinnlos. Der stellvertretende Sprecher des sowjetischen Außenministeriums nahm heute Nachmittag in Ostberlin vorsichtig Stellung zu damit zusammenhängenden Fragen und sah den besten Weg zur Verschmelzung beider deutscher Staaten in der Auflösung der beiden militärischen Blöcke NATO und Warschauer Pakt. Das habe Moskau schon wiederholt vorgeschlagen und dabei in Rechnung gestellt, dass dies nicht auf einmal geschehen könne, genauso wenig wie die Abrüstung. Deshalb sind wir für ein schrittweises Vorgehen, also Reduzierung der Truppenstärken und dann immer weniger Truppen in beiden Bündnissen. Und dann, wie gesagt, Sie kennen unsere jetzige Doktrin, nur was für die Verteidigung nötig ist. Gremitzkich nannte Ideen unrealistisch, die das zukünftige vereinte Deutschland in einem Militärblock bliesen. Die Lösung müsse dazwischen gesucht werden. Modrow habe einen Plan dazu vorgelegt mit einer neuen Formel. Was diese Formel angeht, militärische Neutralität des künftigen einigen deutschen Staates, dann verstehe ich es ungefähr so, dass die beiden Teile aus den militärischen Bündnissen austreten sollten. Aber wie gesagt, es braucht insgesamt internationale Diskussion. Deshalb ist es in diesem Augenblick wahrscheinlich müßig, schon sich für eine Seite konkret, ganz konkret festzulegen. Die Journalisten fragten nach den Rechten und Pflichten der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Der Mann aus Moskau versuchte zu antworten, ohne sich in kritischen Punkten festzulegen, gab aber deutlich zu erkennen, wie unnütz er dieses Frage- und Antwortspiel hielt. Modrows Plan ermögliche, alle diese Fragen hinter den Betroffenen zu lassen und mit einem Friedensvertrag einen Schlussstrich unter die ganze Epoche zu ziehen. Als der Diplomat erneut nach Neutralität als Vorbedingung für eine Lösung gefragt wurde, wies er nochmals auf den Unterschied zwischen einfacher und militärischer Neutralität hin. Sie gebrauchen wieder das Wort neutral. Hans Modrow hat gesagt, das sei eine neue Formel, militärisch neutral. Ich will nicht an seine Stelle einfach treten, das ist nicht auch nicht gestattet, dass ich für einen Autor hier interpretiere. Aber bitte, da gibt es einen Unterschied. Darauf möchte ich hinweisen. Das Konzept Modrows sei erst 24 Stunden alt, meinte Gremiskirch, und es lohne sich gründlich darüber nachzudenken. Ohne es präzise zu formulieren, vermittelte er den Eindruck, dass die Konzeption des DDR-Premierministers entweder sorgfältig mit dem Kreml abgestimmt ist oder zumindest dessen volle Unterstützung hat. Die Sowjetunion will offenbar auf diese Weise wieder auf einem Gebiet aktiv werden, das sie lange Jahre hindurch vorsichtig aussparte. Gremiskirch bekräftigte die vier Mächte Verantwortung für die deutsche Frage. Sie sei in vielen Verträgen des Westens mit der Bundesrepublik enthalten und in ähnlicher Form auch zwischen der Sowjetunion und der DDR fixiert. Jede grundsätzliche Veränderung in Deutschland setze die Mitwirkung der vier Mächte voraus. Dafür fand der sowjetische Diplomat deutliche Worte. Man wird sehen. Also, dass die vier in dieser Frage mithandeln werden. Also die sind keine Statisten, auch nach Einverständnis der Bundesrepublik. Und eine entsprechende Klausel gibt es auch in den Verträgen der Sowjetunion mit der DDR und sogar in den Verträgen zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Jetzt muss man das in Ruhe anschauen. Die paar Wortsplitter, die bisher da sind, zeigen, dass auf jeden Fall ein Dialog in Gang gekommen ist und eine Idee, eine Überlegung, eine Initiative da ist, die Aufmerksamkeit findet. Die Analyse werden wir mit Gründlichkeit weiter betreiben. Modrow unterstrich noch einmal, dass der Deutschlandplan seine und nicht die Initiative seiner Partei sei. Ob die SED-PDS ihn mittrage, werde sich zeigen. Zur vorgeschlagenen Neutralität eines geeinten Deutschlands meinte Späth, das westliche Nein dazu überrasche nicht. Es verhindere aber nicht Lösungen dort, wo beide Seiten schneller einig werden könnten. Also es wird sicher nicht so sein, dass dieser Modrow-Vorschlag nun das Konzept ist. Aber wer ihn ablehnt, und ich würde ihm Punkt der Neutralität sagen, kann ich ihm nicht zustimmen, der muss dann Vorschläge bringen, wie mindestens eines erreicht wird, dass am Schluss nicht die Entwicklung so geht, dass wir entweder die Destabilisierung von hier durch den Flüchtlings- und Übersiedlerstrom übertragen bekommen und dann am Schluss trotzdem uns zusammensetzen müssen und überlegen, wie wir das Problem lösen. Wir müssen endlich lernen, mit dieser Sturzflut umzugehen und können nicht am Ufer sitzen und beraten, wie kompliziert doch diese ganze Entwicklung ist. Wäre die Neutralität verzichtbar? Hier geht es zunächst, dass man sich über die militärische Neutralität verständigt und von dieser Seite aus das Denken führt. Und ansonsten sind die Fragen zur Diskussion gestellt und man muss über alle Fragen nun auch in Vielseitigkeit nachdenken. Ich habe gesagt, es ist ein Dialog. Ich habe nicht gesagt, es ist schon das Ende eines Konzeptes. Ob er mit diesem Konzept für Deutschland einig Vaterland auch persönliche Gefühle als Deutscher verbinde, wurde Ministerpräsident Modrow gefragt. Seine Antwort enthüllte, auch der Mensch Hans Modrow hat ein, sein ganz persönliches deutsches Schicksal. Ich war und ich bin ein Deutscher, nicht anders. Mein Bruder lebt in der Nähe von Hamburg. Ich lebe hier. Es ist doch nicht so, dass wir in dieser Beziehung mit einem Mal sagen können, er sei ein besserer und ich sei ein schlechterer Deutscher. Wir sind beides Deutsche. Und ich gehe von meiner Verantwortung aus, die ich trage. Und darin liegt auch natürlich etwas, was einen persönlich bewegt. Bundesaußenminister Genscher, der heute früh noch mit seinem tschechoslowakischen Kollegen Dienstbier über den Wandel in Europa konferierte und dabei regelmäßige Konsultationen veranstaltete,